Das ist ein Mitschnitt der Public Information Plattform. www.public-ip.org. Ihr hört den Mitschnitt einer Veranstaltung am 18. Juni 2004 im Coney Island. Roger Behrendt sprach über die Diktatur der Angepassten. Ich sage jetzt was zu dem Titel meines Buches, aus dem ich eigentlich was lesen sollte, Diktatur der Angepassten. Ist ja ein Blumfeld-Stück und ich habe ehrlich gesagt nicht glauben wollen, dass jetzt Jochen Dieselmeier, der ja dafür die Texte verantwortlich ist, sich das ausgedacht hat, aber tatsächlich ist es so, dass es diese Formulierung vorher nicht gab. Jetzt ist es ja so, dass bei Blumfeld eigentlich sehr viele Formulierungen nicht von Jochen Dieselmeier sind, sondern, keine Ahnung, Ingeborg Bachmann oder sonst woher geklaut worden, aber ausgerechnet das ist jetzt ein Original. Finde ich von daher interessant, weil ich jetzt gar nicht mal so diesen Text, also ist ja ein Titel von einem Stück, was eben so heißt, so besonders toll finde, sondern vielmehr einen gewissen Reflex, der mir da aufgenommen worden zu sein scheint. Und dieser Reflex hat auch mit dieser ganzen Frage von Independence zu tun. Dieser Reflex ist überhaupt die Frage nach der Stellung des Bewusstseins. Was ja heutzutage immer so ein bisschen esoterisch klingt, wenn man danach fragt, aber das scheint mir insofern zentral zu sein, weil in diesen ganzen Diskussionen der Kulturlinken in den 90er Jahren, in den ganzen Diskussionen um Independent oder nicht, in den ganzen Diskussionen um Subkultur, immer so getan wird, als würde man doch als handelndes Subjekt mehr oder weniger bewusst außerhalb von Verhältnissen stehen und müsste sich dann zu Verhältnissen verhalten und würde dann mehr oder weniger widerspruchsfrei in diese Verhältnisse reintreten und hätte sich irgendwie entschieden. Ja, nun hab dich mal nicht so mit mir, das meinen die gar nicht so. Oder ja, auch natürlich jetzt so mit Independent und auch Punk ist ja auch verkauft worden, aber ich finde jetzt so bestimmte Bands immer noch. Also man hat immer so ein merkwürdiges Verhältnis zu Dingen, über die man dann urteilt. Aber es gibt offensichtlich nicht eine Reflexion darauf, dass unter Umständen dieselben Verhältnisse, die man kritisiert, auch einen selber betreffen. Also dass die auch Bewusstsein konstituieren. Dass die auch durch das, also meinetwegen muss ich ja jetzt jeder, also das gilt ja für mich genauso oder für uns alle. Also das heißt, es wäre die Frage, ob es nicht Bewusstseinsstrukturen gibt, die auch längerfristig uns mehr beeinflussen, als uns lieb ist. Also ob es nicht Widerspruchsstrukturen gibt, die nicht nur außerhalb von uns existieren, zu denen wir uns denn verhalten, sondern ob wir uns nicht zwangsläufig immer verhalten, weil genau diese Widersprüche mitten durch uns hindurchlaufen. Oder auch einfach unbewusst insofern ablaufen, als dass wir, egal ob wir uns dazu verhalten, eigentlich immer schon positioniert sind da drin. Und das fand ich interessant, weil mit diesem jetzt also mehr oder weniger Slogan oder mit dieser Parole Diktatur der Angepassten für mich ein theoretischer Rückbezug möglich war, darüber hatte ich ja im letzten Jahr hier so ein bisschen gesprochen, zu diesen Studien über Autorität und Familie, die vom Institut für Sozialforschung in den 30er Jahren bereits im Exil angefertigt wurden und die einen Vorläufer hatten, nämlich ist das eine Studie, die hauptsächlich von Erich Fromm geleitet wurde, den manche vielleicht kennen von Die Kunst des Liebens oder Haben oder Sein, also so Smash-Hits der theoretischen Jugendliteratur, ja. Also 1932 Arbeiter und Angestellte am Vorabend des Dritten Reiches und da ging es darum herauszufinden, wie stark Menschen bereit sind, für ihre politischen Positionen auch zu kämpfen. Und das meint sowohl Linke wie auch Rechte. Also das sollte darum gehen, zu sagen, okay, wir können vielleicht aufgrund von jetzt so Wahlentscheidungen feststellen, dass es Verschiebungen in der damals noch Weimarer Republik gibt von politischen Blöcken. Aber wenn es jetzt zum Beispiel zu einem, egal jetzt in welcher Form, zu einer Revolte kommt oder zu vielleicht auch einer Revolution kommt, wie verhalten sich dann Menschen? Also wie verhalten sich Menschen, wenn der institutionelle Rahmen wegbricht, der verantwortlich ist für oder scheinbar verantwortlich ist für ihre politische Positionierung? Und da wurde ja eben festgestellt, dass eigentlich beim Großteil der Bevölkerung, also was man heute so aus demokratiekritischer Perspektive ja weiß, also dass natürlich das überhaupt nicht groß im Bewusstsein verankert ist, wofür man steht, beziehungsweise gleichzeitig unabhängig von der konkreten politischen Einstellung, ja, also ob man jetzt Mitglied der KPD ist oder meinethalb auch in der NSDAP ist, also unabhängig davon doch ein autoritärer Charakter überwiegt. Also das heißt nicht, jemand, der sich bisher nicht traute, den rechten Arm hochzureißen und offen als Faschist oder Nationalsozialist aufzutreten, sondern das heißt erstmal eine bestimmte Charakterdisposition, ja, die Erich Fromm beschrieben hat, erstmal als Charakter, der gleichzeitig gekennzeichnet ist, und das ist so die Referenz dann zu diesem Titel, Diktatur der Angepassten, durch einen extremen Konformismus, durch eine höchste Bereitschaft, oder gar nicht mehr Bereitschaft, sondern einfach durch ein Nicht-in-Frage-Stellen der herrschenden Verhältnisse, durch eben eine Bereitschaft, die Verhältnisse so, wie sie sind, auch zu akzeptieren und alles Handeln darauf auszurichten, dass die herrschenden Strukturen erhalten bleiben. Wenn diese herrschenden Strukturen zudem auch noch eben gekennzeichnet sind durch ein Hochmaß von autoritären Bindungen, also sei es familiär oder sei es über Gesellschaft, über Schule, über Staat, über Parteien, über Kirche, dann kann man da von einem autoritären Charakter sprechen. Also in dem Maße, wie sozusagen diese Institutionen dann auch in Frage gestellt werden, fängt an, der autoritäre Charakter zu agieren. Und das sind ja Untersuchungen, die dann, ich hatte ja im letzten Jahr darüber gesprochen, aber ich kann es ja vielleicht nochmal so in groben Sätzen erzählen, weil mir das wirklich ein wichtiger Punkt scheint, ja, weil immer so getan wird, wenn man über Pop redet, da geht es dann halt irgendwie um Musik und ob das jetzt independent ist oder nicht, das kann man auch daran entscheiden, wie so die Texte sind und wie diese politisch stehen. Ich glaube, wenn man sich darüber ernsthaft unterhalten will, dann muss man das wesentlich tiefer in einer bestimmten Theorie von Gesellschaft einbetten. Und dazu würde für mich gehören, eben auf sowas zuzugreifen. Und diese Studien zum autoritären Charakter sind ja dann in den 50er Jahren von also Adorno und auch Horkheimer, der dieses Projekt finanziert hat, wieder aufgegriffen worden. Und da ging es in den Vereinigten Staaten, was ja auch interessant ist, vielleicht für einige heute aktuelle Debatten, in den Vereinigten Staaten um Antisemitismus. Also die Frage, woran man, also die hatten ja damals dann sogar das noch schärfer gefasst und vom faschistischen Charakter gesprochen, beziehungsweise die sogenannte F-Skala entwickelt. Also da konnte man dann so im Koordinatensystem messen, wie faschistisch jemand ist. Das hört sich immer so ein bisschen albern an, aber das ging ja eben nicht darum zu sagen, hier haben wir eine Person, die ist jetzt zu 70% Nazi oder sowas, sondern es ging darum, Kriterien für eine bestimmte Prädisposition des Charakters zu finden, anhand von scheinbar eher unwichtigen Einstellungsfragen. Ja? Haben Sie das Gefühl, dass die politischen Parteien zu zerstritten sind? Glauben Sie, dass die nationalen Interessen zu kurz kommen? Sind Sie, also man muss sich vorstellen, 50er Jahre, ja? Also sind Sie der Meinung, dass die Rassentrennung eigentlich mit einer Demokratie mehr zu vereinbar ist, Frauen gehören nicht in die Politik, Homosexuelle sollte man härter bestrafen und so. Und das sind ja Untersuchungen jetzt immer wieder auch von dem Heidmeier zum Beispiel jetzt in der Bundesrepublik gemacht worden, die eigentlich zu ähnlichen Ergebnissen kommen. Dass, wenn man nämlich mal abrückt von diesen direkten Befragungen, sind sie rechts, sind sie links oder gegen Ausländer oder was auch immer, man also dieser autoritäre Charakter sehr stark verbreitet ist, ja. Also wenn man das so mit dieser Grauzone von so Unentschiedenheit mitzählt, die so über 50% liegt, dann kann man sagen, insgesamt sind es so 80% Menschen, die tendenziell dafür bereit wären, tendenziell dazu bereit sind, die Verhältnisse so wie sie sind, also autoritäre Strukturen aufrechtzuerhalten. Jetzt kann man sich ja fragen, okay, wenn das so Ergebnisse sind und gleichzeitig diskutiert man über Pop und Independent, sind es denn jetzt ganz andere Menschen da oder hat man vergessen, die zu fragen? Ja, also wäre denn so ein ganz anderes Ergebnis rausgekommen? Ja, also das heißt, ich glaube, dass auch da so gesellschaftliches Bewusstsein nicht sozusagen zwischen den Plattenregalen verläuft. Dass man einfach das so hin und her schieben kann und sagen kann, hier Rechtsrock ist halt, sind so eher die Rechten und so, also was natürlich jetzt erstmal oberflächlich stimmt. Und natürlich ist das auch besser, erstmal Blumenfeld zu hören als, keine Ahnung was, Screwdriver oder weiß ich es nicht, vielleicht finden das ja auch einige. Aber das ist ja auch nicht der Punkt, sondern der Punkt ist, also mir kommt es da auf sozusagen die Frage nach Bewusstseinsstrukturen an. Und jetzt kann man sich fragen, aber gut, Behrens, das ist jetzt klar, das ist so ein bisschen so Gesellschaftstheorie-Seminar und kritische Theorie und irgendwie ist so kneipenmäßig bringt das ja auch nicht weiter, wenn man gerade so über eine Platte redet und dann so mit autoritären Charakter. Was heißt denn das jetzt alles? Ich glaube, dass die Situation da ist, hat gleichzeitig zu tun mit einer theoretischen Entwicklung, die einherging mit dieser Verschiebung von der politischen Linken zur Kulturlinken zur nochmaligen Kulturalisierung dieser Linken. Und diese Verschiebung liegt meines Erachtens daran, dass mit dem Zusammenbruch des Realsozialismus und eben auch andere Phänomene, die für den Zusammenbruch oder zumindest für die Krise der Linken verantwortlich sind, ein ganzer Block von theoretischen Fragen rausgebrochen ist. Und dieser Block ist natürlich auch erstmal so ein unsexy Block, ja, Kritik der politischen Ökonomie. Also die Frage der ökonomischen Zusammenhänge, auch was diese ganze Independent-Debatte angeht, wurde weitgehend reduziert auf die Frage von Kommerz, ja oder nein. Wurde reduziert auf die Frage, warum eigentlich CDs so teuer sind. Ich habe jetzt gerade Indigo Notes, wahrscheinlich kennen das die wenigsten, das wird so von verschiedenen kleinen Labeln, also die in diesen Indigo-Vertrieb haben, herausgegeben und ist eben auch so eine Zeitschrift, in der so Neuerscheinungen halt besprochen werden. Und da stand was drin über jetzt diese neue Platte, die ich ehrlich gesagt noch gar nicht kenne, von den Les Robespierres. Ich weiß nicht, ob die bekannt sind. Das ist auch so eine Hamburger Band, die so im Kontext der Goldenen Zitronen und meinethalben auch Blumenfeld steht und die zum Beispiel auch mit Ted Geier zusammen, und das ist so der Inhalt dieser Platte, so ein Theaterstück gemacht haben. Also Ted Geier hat da auch mitgespielt und das ist in Hamburg aufgeführt worden, das habe ich leider auch nicht gesehen. Jedenfalls fand ich da bemerkenswert, also das heißt Les Amériques und geht über Amerika. Ja? Und jetzt könnte man ja schon sagen, so in guter antinationaler Position, Obacht, Amerikafeindlichkeit, ich höre dir trapsen. Und ich glaube, dass diese Sache da selber ganz klug gelöst ist. Ja, darüber kann ich jetzt nichts sagen. Also das geht schon um so eher eine bestimmte Tradition von Musik auch, die da reflektiert wird. Und dann geht es auch noch um Jazz und also das geht zumindest nicht um das, was man eigentlich so erwarten sollte, erstmal aus so einem bestimmten linken Kontext. Also es geht nicht um Coca-Cola und irgendwie sowas. Jetzt fand ich aber ganz interessant, da gab es so eine Formulierung in dieser Plattenkritik, also dieser Typ, der das geschrieben hat, hat auch mit denen jetzt gar nichts weiter zu tun, der schreibt halt nur für dieses merkwürdige Magazin. Da war so ganz unbedarft von dem wuchernden Kapitalismus die Rede. Und der wird sich da nichts bei gedacht haben, ja. Der wird so eine Formulierung gesucht haben, mit der er beschreiben kann, dass halt der Kapitalismus irgendwie immer schlimmer wird, ja. Aber dann kommt er so auf wuchernder Kapitalismus. So Zinswucher, ja. So die Ostküste. Und der hat sich jetzt dabei nichts gedacht und das wäre jetzt natürlich auch albern, da so ein aus so einem Popanz da irgendwie so eine große Diskussion vom Zaun zu brechen, aber ich fand es doch bemerkenswert, wie sowas funktioniert. Also weil natürlich ist es jetzt die Situation, dass niemand da, also im Gegenteil, man würde sich ja eher freuen, dass überhaupt das Wort Kapitalismus mal wieder in so einem Kontext steht, auch wenn das ja mittlerweile von Rechten genauso gemacht wird. Aber Ich glaube, das hat damit zu tun, dass überhaupt so ein Block rausgebrochen ist, einen dezidierten Begriff von ökonomischen Zusammenhängen und überhaupt Kapital zu haben und Kritik der politischen Ökonomie einfach nicht mehr zu betreiben und stattdessen ganz bewusst ist, die Aufmerksamkeit verschoben zu haben auf genau die Phänomene, die ja auch viel mehr passen, wenn man jetzt über diese ganze Independent-Problematik redet, nämlich verschoben hat, weg von sozusagen einer marxistischen Terminologie oder eher über Marx begründeten Terminologie, verschoben hat, weg von einer Terminologie, die meinethalben auch so über kritische Theorie kommt, eben über Marcuse kommt und über mit so Begriffen operiert wie neue Sinnlichkeit und Utopie und Revolte und also oder Eindimensionalität oder eben Adorno-Horkheimer und autoritärer Charakter. Und stattdessen konzentriert man sich sozusagen auf den Diskurs, den man gleichzeitig selber erzeugt und hat das so abgesichert, hauptsächlich vom theoretischen Fundament her über maßgeblich Foucault und vielleicht noch so ein bisschen Deleuze oder wenn je nach so Interessenlage, wenn es denn so um Geschlechterproblematik geht oder Verhältnis geht, Judith Butler und so weiter. Und ich möchte jetzt da gar nicht sagen, dass ich diese Theorien für falsch halte, sondern erstmal nur sozusagen feststellen, dass mir aufgefallen ist, dort hat es eine bestimmte Verschiebung gegeben der theoretischen Basis. Ja, dazu gehört ja auch, dass wenn man überhaupt bestimmte Theorien erwähnt, als Argument gilt, die sind veraltet. Ja, damit sind die dann falsch. Und damit ist das Thema auch erledigt. Und es wird auch durchaus, das kenne ich selbst aus universitären Zusammenhängen, so vertreten. Und dadurch verschiebt sich natürlich überhaupt eine Diskussion, wenn man dann anfängt, über Independence zu reden. Und dadurch verschiebt sich auch eine Diskussion, selbst wenn man innerhalb dieser Debatte um Independent oder nicht auf so ökonomische Aspekte zu sprechen kommt, dann bleibt es natürlich hängen daran, dass man sagt, ey, aber wir haben doch hier mit unserem kleinen Label das wenigstens mal versucht, so den Großen da was entgegenzusetzen, was ja auch meinetwegen funktionieren kann. Also beziehungsweise, hey, also das ist ja auch, wenn jemand davon leben kann und das dann auch noch Independent nennt und da ein bisschen Selbstbewusstsein rausschöpft, ist das ja auch toll. Aber das hat ja erstmal nichts zu tun mit dem, was doch eigentlich das Interesse von solchen Bewegungen war. Also das heißt, das Interesse, und das ist, glaube ich, das Resultat von dieser Verschiebung, von dieser theoretischen Verschiebung. Das Interesse ist ja auch eine Verschiebung des praktischen Interesses. Also der Impuls, der von Punk ausging, ob das jetzt von jedem Punk so getragen wurde oder von jeder Punkerin so getragen wurde, sei ja dahingestellt. Aber der Impuls an sich war ja einer der Gesellschaft, und zwar Gesellschaft, nicht Kultur. Meinetwegen die Gesellschaft, wie sie sich in einer bestimmten Kultur ausdrückt, aber eben Gesellschaft abgelehnt hat. Also das heißt, es ging um sozusagen mit ästhetischen Mitteln eine radikale Kritik der bestehenden Gesellschaft. Durchaus mit dem Problem, dass man nicht wirklich eine Perspektive hatte, sondern genau sozusagen diesen Nihilismus der kapitalistischen Gesellschaft in den 70er Jahren sich auf die Fahne geschrieben hat. Und das hat sich aber merkwürdig verschoben dahingehend, dass diese Kritik an der Gesellschaft weggebrochen ist, sondern dass die Frage von Independent zum selbstreferenziellen Unternehmen geworden ist, nur noch innerhalb einer kulturellen Matrix sich zu bewegen und auch auf diesem Spielfeld eventuell den einen oder anderen Vertrag neu zu verhandeln, aber das System an sich überhaupt nicht mehr in Frage zu stellen. Also zumindest kann ich da sehr wenig erkennen von, und zwar nach meiner Beobachtung umso weniger, je mehr dann betont wird, dass man das doch gefälligst jetzt nochmal auf den Tisch bringen müsste, wie aktuell eine Independent-Bewegung wäre. Also das meine ich, wenn ich jetzt, wie gesagt, also vielleicht ist es so, dass ich hätte einfach weiterlesen müssen und dann kommen hier hinten noch so Moshe Postone-mäßige Untersuchung über Wertvergesellschaftung oder so. Aber mein Eindruck scheint doch erstmal der zu sein, Postone war da eigentlich schon hier, gestern, vorgestern, morgen, geht er auch hin, ne? Das, also weil das ist die Pop-Theorie, um die es geht, ja? Das ist wichtiger, glaube ich, als mein Buch zum Beispiel, ja? Also weil da das theoretische Fundament drin steckt. Wobei sich das natürlich dann gut ergänzt, wenn man das eine schon mal diskutiert hat. Aber das wird hier ausgespart. Hier geht es insofern überhaupt nicht um Politik. Das finde ich das Bemerkenswerte. Also es geht nicht um Politik in dem Sinne, wie es um eine Kritik der politischen Ökonomie geht. Und das Ganze führt ja noch weiter. Also das führt, ich weiß nicht, ich kann da halt immer im Dunkeln nur tappen, wenn es hier um die Leipziger Verhältnisse geht. Ich bin ja in Lüneburg auch an der Uni und dort, also das ist so ein bisschen nicht eine Reform-Uni, aber die haben diesen Bereich Kulturwissenschaften als eine der ersten deutschsprachigen Universitäten stark gemacht. Es gibt natürlich auch andere Unis, die es gemacht haben, aber die so, mit so einem ganz expliziten Ziel das aufgegriffen haben als Übersetzung eben dieser britischen Cultural Studies. Ja, also wie übersetzt man das? Das nennt man denn, also Kulturstudien würde so ein bisschen zu hölzern klingen, da hat man so Kulturwissenschaften gesagt. So, und in diesem Umfeld, auch parallel überhaupt zur Entwicklung dieser Cultural Studies, die ja eben auch eigentlich ursprünglich aus dem Marxismus und der Erwachsenenbildung kommen und sich dann so ein bisschen ins, also zumindest Teile davon so in so poststrukturalistische Beliebigkeit verpflichtet haben, gibt aber auch andere Stimmen, das muss man ja immer dazu sagen. Aber in diesem Umfeld gibt es eben auch in Lüneburg so ein ganz großes Interesse an so neuen Debatten jetzt um Foucault, hauptsächlich jetzt so, was in den letzten Veröffentlichungen, ich weiß nicht, wie weit ihr jetzt überhaupt so an Foucault interessiert seid, aber das, ich kenne das selbst aus Weimar, dass es ja immer so ein Theoretiker ist, wenn man so einigermaßen up-to-date sein will mit theoretischer Beschäftigung, dann richtet man sich so an Foucault aus, ja. Das neue Stichwort heißt da Gouvernementalität, ja. Also so die, wie hat sich eigentlich so im Diskurs der Neuzeit so das Regieren herausgebildet als bestimmte Verkehrsform zwischen Individuen, ja. Also das, da erscheinen dann demnächst auch bei Surkamp nochmal die Vorlesung dazu, das ist auch alles schön und gut. Jetzt fand ich interessant, deswegen komme ich auf Lüneburg zu sprechen, die machen jetzt eine große Veranstaltung, auch unter so dem Vorzeichen von eben Kulturwissenschaft und Anbindung an so herrschende bzw. so einigermaßen modische oder aktuelle Diskurse, Debatten, eben dieses Regieren oder Regierungskunst. Das führt ja bei Foucault noch weiter in so dieses Konzept von Selbstsorge. Und das findet statt unter der Überschrift bildet Regierung. Ja? Also die Verschiebung, auch wenn es natürlich nicht unproblematisch ist, das muss ich ja auch immer so als Universitätsangestellter sagen, früher hieß es bildet Banden. Ja? Und jetzt heißt es bildet Regierung. Und das ist nicht nur Ironie. Also das ist nicht einfach nur sozusagen ein dann wiederum so subversiver Reflex, überaffirmativ, vielleicht mit Dietrichsen gesagt, auf bestehende Strukturen des Politischen, insbesondere so im Sozialdemokratischen, sondern das ist sozusagen Sozialdemokratie mit kulturwissenschaftlichen Mitteln. Da kommen denn Forderungen bei raus, dass man den Staat dadurch aus den Angeln heben will, indem man lernt und es übt, sich selbst zu regieren. Ja, also man soll eine Regierung in einer Person werden. Das wird da so vertreten. Das finde ich sehr bemerkenswert, weil also erstmal steht es ja konträr zu dem, was so die ganzen Debatten noch vor 5 Jahren mit Kontrollgesellschaft und Disziplinargesellschaft entwickelt hatten. Ich finde es aber auch von daher interessant, weil sich auch dort widerspiegelt, wie wenig, also ich will jetzt hier überhaupt nicht so den Bescheidwisser machen, der sich so mit allen Debatten da auskennt, aber so ein paar Sachen sind da bei mir hängen geblieben und wenigstens da ist mir was aufgefallen, dass also wenn man da jetzt mal so diesen Hipness-Faktor Foucault rausstreicht, dann ist man von der Formel, ja, Regierung bilden, interessanterweise ziemlich schnell, also nicht nur in diesen ganzen Diskursen von so Neoliberalismus, sondern bei Arnold Gehlen. Ich weiß nicht, wie weit er euch geläufig ist. Also der hat im Dritten Reich ein Buch geschrieben, was dann aber erst nach 45 sehr bekannt wurde, als Anthropologe, ja, also philosophische Anthropologie, der Mensch. Da gibt es dann in der Ausgabe, die im NS erschien, noch so Anmerkungen über die SS und Rassen und so, die sind dann nachher weggefallen. Aber das ist so eigentlich ein Standardwerk in der philosophischen Anthropologie geworden. Der ist ja so bekannt geworden mit Thesen wie der Mensch als Mängelwesen und so. Hat auch so ein bisschen diese postmoderne Theorem oder in der Postmoderne bekannt gewordene Theorem der Nachgeschichte eingeführt, Posthistoire. Und der hat in den 50er Jahren, der war dann, ich glaube, Rektor sogar der Verwaltungshochschule in Speyer, wo so Regierungsbeamte ausgebildet wurden in der BRD, der hat in den 50er Jahren dann so Institutionentheorien entwickelt. In denen steht nichts anderes. Ja, da steht drin, dass der Mensch, dass eine Person eine Institution werden soll. Und dann findet man solche Formulierungen jetzt natürlich so poststrukturalistisch übersetzt, gouvernementalitätstheoretisch bei so Foucault-Anhängern wieder mit Regierung bilden. Und jeder Mensch oder jedes Subjekt soll einen oder jedes Selbst soll sich selbst regieren und eine Regierung werden. Und das, weiß gar nicht, ob das jetzt der zweite und dritte Punkt zusammen war. Nee, das war natürlich der dritte Punkt, ja. Also der erste Punkt war, dass ich über diese Anekdote mit diesem Christoph Nix, dem Intendanten da und der Internationale, die nicht gespielt werden sollte, nochmal daran erinnern wollte oder vorschlagen wollte, was eigentlich passiert. Diese ganze Frage der Independent-Kultur beziehungsweise Diskussion von Subversion und Mainstream und Anpassung. Also was passiert, wenn man die ausweitet auf den kulturellen Bereich insgesamt? Beziehungsweise ob man nicht darüber sich generell nochmal Gedanken machen sollte, was überhaupt Kultur ist, was man da verhandelt. Auch einschließlich der immer ausgeblendeten politischen Fragen, die da eine Rolle spielen. Das zweite war nochmal in auch Anlehnung jetzt der Debatte vom letzten Jahr, der Titel Diktatur der Angepassten. Also das sozusagen für mich zentral bleibt, die Frage auch von widersprüchlichen Strukturen, die sich durchsetzen in den Subjekten und in den Verhältnissen und da auch vermitteln. Und das ist nicht nur, um dann schon mit dem dritten Punkt zu sprechen, da um so Kraftlinien geht oder nur einfach so Verschiebungen in bestimmten diskursiven Feldern. Und dann die dritte Entwicklung, die für mich zu diesen neuen Debatten geführt hat, von der politischen Linken zur vollständig kulturalisierten Linken, in Anführungszeichen vielleicht, also vielleicht überspitze ich das ja auch, aber das kann ja dann nicht verkehrt sein für eine Diskussion, ja, also dass da für mich ganze Themenblöcke rausgebrochen sind, die auch nicht weiter verhandelt werden. Also das kann man im Übrigen auch durchaus kritisch im Hinblick etwa auf Tescard, also weil du ja da auch nochmal mich erwähnt hast als Redakteur sehen. Also und man muss das jetzt ja nicht an einzelnen Personen festmachen oder meinetwegen kann man das dann auch mir zum Vorwurf machen, aber selbst das ist zu verzeichnen, wenn man sich anguckt, wie die Tescard sich entwickelt hat, wie die Themen sich entwickelt haben, wie auch innerhalb der Themen Artikelschwerpunkte sich verändert haben, mit was für einem Gewicht da formuliert wird. Dann, glaube ich, zeichnet sich da diese große Verschiebung im Allgemeinen ab. Und ich halte das für das eigentliche Problem, dass sozusagen dieser Independent-Diskurs insofern erstmal independent ist, als dass der vollständig abgeschottet ist von anderen Diskursen. Ja, also der ist sozusagen independent eigentlich von einer fälligen Diskussion über die gesellschaftlichen Zustände, unter denen man diskutiert. Und das ist nicht mein Schlusswort, sondern mein Schlusswort ist ein schönes Zitat von Siegfried Krakauer. Und wenn ihr schon bei Surkamp Bücher kauft, dann kauft doch bitte die Siegfried Krakauer Werke, die dort jetzt wieder aufgelegt werden. Ja? Der schreibt nämlich, es spräche ja gar nichts dagegen, im Überbau zu leben, wenn der Unterbau in Ordnung wäre. Nur das ist er halt nicht. Ja. So, und jetzt höre ich erstmal auf. Okay, ich würde euch jetzt erstmal bitten, wenn ihr direkt zu dem, was jetzt kam, irgendwie Verständnisfragen oder ähnliches habt, die jetzt erstmal zu formulieren und hier zu stellen. Ansonsten hätte ich da noch ein paar Fragen zum Buch, aber das kann man dann vielleicht dem anschließen. Gibt es von eurer Seite jetzt irgendwie Fragen? Wahrscheinlich nicht so. Okay, dann von mir. Du schreibst, oder es gibt in deinem Buch jetzt ein Kapitel, das ist überschrieben mit Pop, Mythos, Pop. Okay. Was mich an zuweilen sprichst du in diesem Kapitel von einem Pop-Mythos, zuweilen auch von Pop-Ideologie. Und für mich persönlich würde jetzt sozusagen das interessieren, inwieweit dieser Begriff von Pop-Mythos tatsächlich auch fast synonym mit Kulturindustrie schon benutzt wird, werden kann. Ja, und ich persönlich konnte es nicht so wirklich rauslesen und das würde mich interessieren an dem Punkt. Ihr könnt natürlich auch Fragen zum Buch stellen, für alle, die es schon gelesen haben. Also, das ist ja eher, also scheint ja eher so eine begriffliche Frage zu sein, aber vielleicht, wenn das zu unstrukturiert war, kann ich versuchen, an dem Punkt auch nochmal klarzumachen, um was es mir bei dem zweiten Aspekt mit dem Bewusstsein ging. Also ich glaube, das sind auch, das habe ich jetzt leider nicht mehr so im Kopf, einige Aspekte, die ich im letzten Jahr gesagt habe. Also dieser Begriff Kulturindustrie, also ich mache es von hinten, ich komme über die Frage, ob Synonym zwischen Pop und Kulturindustrie vielleicht besteht. Und ich würde sagen, jetzt systematisch beantwortet ja, historisch beantwortet nein. Und zwar historisch beantwortet nein deshalb, gerade weil es systematisch gesehen dasselbe ist, aber Pop eigentlich, auch wenn das erstmal ein bisschen positiver klingt, als von Kulturindustrie zu reden, eigentlich eine erweiterte Stufe der Kulturindustrie darstellt, in meinen Augen, wie man so sagt. Ja, so, warum? Dieser Begriff Kulturindustrie ist ja eingeführt worden von Adorno Horkheimer in der Dialektik der Aufklärung. Und da finde ich nach wie vor bemerkenswert, das spricht im Übrigen auch für diesen dritten Aspekt, den ich benannt habe. Da finde ich nach wie vor bemerkenswert, es hat ja auch nochmal eine Diskussion um Kulturindustrie gegeben, etwa in diesem Buch, was ich in der Regel weitgehend auch positiv zitiere, Mainstream der Minderheiten, was von Tom Holland und Mark Terkesidis 96 herausgegeben wurde und ja eine große Debatte oder zumindest Rezeption ja auch nach sich zog. Ja, da gibt es von Christoph Gurk, damals Chefredakteur von der Spex, einen längeren Beitrag, der sich nur mit dieser Frage auseinandersetzt, was ist denn jetzt Kulturindustrie und ist das noch aktuell und nicht. Also da finde ich bemerkenswert, dass diese Debatte um Kulturindustrie, genauso wie die Debatte um Popkultur, immer schon losgelöst geführt wird von gesellschaftlichen Verhältnissen. Also als gäbe es sowieso noch irgendeine Gesellschaft jenseits davon, die dann nicht Pop ist. Ja? Also was man so nach so einem ganz einfachen Begriff von Pop natürlich auch leicht sagen kann. Also der, weiß ich nicht, wenn ich mit dem Taxi jetzt von zum Bahnhof fahre in Weimar und der fragt so, wo ich herkomme, in Hamburg und bla, ja, da war ich vor 4 Wochen auch und dann war ich auf dem Hafengeburtstag und dann war ich noch so bei Mamma Mia im Musical und so und dann habe ich mir noch das und das angeguckt, da kann man natürlich sagen, gut, das jetzt so nach so einem ganz einfachen Begriff, das ist jetzt nicht Pop, ja, wenn der jetzt gesagt hätte, hey, ich war in Hamburg und dann war ich auch auf einem Sternekonzert und so, dann wäre das Pop. Halte ich für falsch. Aber ich halte es auch schon eben systematisch für falsch, wenn man sich nochmal vergegenwärtigt, wie dieser Begriff eingeführt wurde. In der Dialektik der Aufklärung und das wird überhaupt nie mitdiskutiert, in welchem Kontext dieser Begriff eingeführt wurde, geht es ja um den Versuch zu erklären, warum die Gesellschaft, und damit ist eigentlich mehr oder weniger die Erde gemeint oder meinetwegen die bürgerlich europäische und amerikanische westliche Gesellschaft, anstatt in einem wahrhaft, so sinngemäß heißt es da formuliert, in einem wahrhaft freien Zustand einzutreten, in einem neuen Zustand der Barbarei versinkt. Also das heißt, die versuchen zu erklären, nicht nur warum alles so schlimm bleibt, wie es ist, sondern obwohl Möglichkeiten bestehen, dass es wesentlich besser laufen könnte, sondern die versuchen zudem noch zu erklären, warum es nicht nur so bleibt, wie es ist, sondern schlimmer geworden ist. Ja? Und in dem Kontext reden die über Kulturindustrie. Und jetzt ist es bemerkenswert, das heißt ja ursprünglich philosophische Fragmente, ist also eher eine philosophische Arbeit, ja. Die reden trotzdem über gesellschaftliche Zusammenhänge, aber es gibt nur zwei Kapitel, in denen über Gesellschaft die Rede ist. Da gibt es nicht noch ein Kapitel über der weiß ich nicht, demokratische Staat oder so der NS-Staat oder Aufklärung im Dritten Reich oder irgendwie sowas oder Politik und Hitler oder irgendwie so. Gibt's nicht, ja. Sondern das einzige Kapitel, in dem explizit über gesellschaftliche Strukturen die Rede ist, ist das Kulturindustrie-Kapitel. Weswegen der Verdacht liegt, dass man überhaupt schon mal sagen kann, Gesellschaft ist Kulturindustrie. Es ist nicht so, dass es eine Gesellschaft gibt und dann hat die in besonderen Formen, wenn CDs jetzt besonders teuer werden, dann ist die Kultur da kulturindustriell, sondern nicht nur die Kultur an sich ist schon kulturindustriell, sondern überhaupt diese Trennung, die eingeführt wird, etwa zwischen Gesellschaft im Sinne von Arbeit und dann gibt es Freizeit und das ist dann so die Kultur, an der man teilnimmt, Unterhaltung. Schon bereits diese Trennung ist Teil der Ideologie von Kulturindustrie, die selber genau diese Gesellschaft darstellt. Ja, die Manifestation von Ideologie, also die reden da auch von Ideologie in der Einleitung. Und die Elemente des Antisemitismus beschreiben insofern die gesellschaftlichen Strukturen, als dass die Auswirkungen haben auf das Bewusstsein. Also das heißt, strukturelle Gleichsetzung zwischen Pop und Kulturindustrie alleine von daher, weil ich dann das so interpretiere, dass überhaupt... Also sowohl Kulturindustrie wie dann meiner Ansicht nach auch Pop eh schon synonym ist für einen bestimmten Zustand von Gesellschaft. Also für eine bestimmte Manifestation von Ideologie in der entwickelten, wahnförmigen Gesellschaft. Und das spielt eine große Rolle in diesem Kulturindustrie-Kapitel. Ja? Alle Kultur ist Ware. Also die These heißt nicht, alles wird so teuer, sondern es geht überhaupt erstmal um das strukturelle Phänomen, dass Kultur zur Ware wird und was dann überhaupt passiert. Und dann auch nicht die Frage, was passiert jetzt mit meinem lieben Arnold Schönberg, den ich Adorno das so gerne mache, sondern was bedeutet das für so einen Gesamtzusammenhang, für ein System, wenn ausschließlich nach eben diesen ökonomischen Wertvergesellschaftungskriterien Kultur produziert wird. Und dann gibt es ja, und deswegen glaube ich, ist es systematisch gleichzusetzen, Kultur, Industrie und Pop und historisch nicht. Dann gibt es ja zum Ende des Kulturindustrie-Kapitels die These, dass genau dieses System, in dem alle Kultur zur Ware wird, sich quasi erweitert zu einem System von Reklame. Also in dem die Inhalte dieser Kultur waren, letztendlich nur noch dem Zweck folgen, Reklame für sich selber zu sein, beziehungsweise Reklame eben, und da sind wir auch wieder beim autoritären Bewusstsein, für den Status quo einer den Status quo gesellschaftlicher Verhältnisse, wie sie existieren. Also eine beständige Bestätigung von dem, was ist. Und das klingt jetzt auch immer so, klar, wissen wir ja, und hey, mein Gott, ja. Aber ich glaube, wenn man sich wirklich mal so auf diese These einlässt, und da spielen ja so Begriffe eine Rolle wie eben Stereotypen oder der Schematismus, dann kann man sagen, wenn die Reklame eine erweiterte Stufe der Kulturindustrie darstellt, dann spreche einiges dafür, genau diese Phänomene, die gemeinhin als Pop zusammengefasst werden, ein bisschen auszudehnen und als Realisierung dieses Komplexes von, naja, also ich will jetzt nicht von Reklameindustrie sprechen, aber im Pop trifft das meinetwegen schon ganz gut. Also auch historisch gesehen, ja, wenn man sich das anguckt, wo Pop als Begriff über Pop-Art herkommt, ja, weil genau sowas da auch reflektiert wurde. In der frühen Pop-Art, in den 60er Jahren und 50ern bereits. Und der andere Grund, warum ich glaube, dass man auch heute gar nicht mehr wirklich von Kulturindustrie sprechen kann, ist, dass sich die ökonomischen Verhältnisse verändert haben, beziehungsweise dass man davon ausgehen kann, Adorno, Horkheimer sind da auch ein bisschen indifferent mit ihren Thesen. Also das ist in der Tat ja ein Problem. Also ich weiß nicht, wer von euch das gelesen hat oder sich damit näher beschäftigt hat. Ist ja schon merkwürdig. Also die haben diese durchaus starke These, Kultur wird zur Ware und überhaupt gibt es so einen ökonomischen Zusammenhang, der jetzt irgendwie so in die kulturelle Produktion einbricht und da gibt es schon einen Zusammenhang zwischen Kapitalismus und Kultur und so weiter. Aber dieser Kapitalismus selber wird ja nicht beschrieben. Also es gibt ja schon Begriffe, die zu der Zeit auch da sind, ja, also Fordismus oder meinetwegen auch bestimmte Formen der Arbeitsorganisation oder meinetwegen auch benannt eben als Staatskapitalismus, wie das Pollock gemacht hat. Und das finde ich eine problematisch, also nicht jetzt ich, das sind andere vor mir drauf gekommen, da gibt es von Rolf Johannes einen sehr schönen Aufsatz drüber, der heißt das ausgesparte Zentrum, nämlich das ausgesparte Zentrum der Ökonomiekritik in diesem Kulturindustriekapitel, weil sich doch zeigt, dass Adorno Horkheimer scheinbar von falschen ökonomiekritischen Prämissen ausgehen, nämlich davon ausgehen, dass man in den 40er Jahren auch in den Vereinigten Staaten das mit einem Staatskapitalismus zu tun hat oder Form von Monopolkapitalismus, der so weit organisiert ist, dass eigentlich die Strukturen, die Verhältnisse, die er hervorbringt, nicht durchbrochen werden können. Also es haben sich sozusagen die ökonomischen Widersprüche so weit verdichtet, dass die sozialen Widersprüche dann letztendlich, und sei es notfalls mit militärischer Gewalt auch, also wie das dann aus dem Blickwinkel von Adorno Horkheimer auf die nationalsozialistische Gesellschaft in Deutschland aussah, auch aufrechterhalten werden können. Und das scheint mir jetzt gerade für die Entwicklung der Kultur oder ja, also die Entwicklung der spätkapitalistischen Gesellschaft nach 45 doch anders verlaufen zu sein. Und zwar in zweierlei Hinsicht. Und damit meine ich gar nicht mal, dass sich die Verhältnisse weltweit jetzt so toll alle demokratisiert haben. Wenn ich dazu mal was sagen darf, und ich hoffe, dass ich mich da nicht in die Nesseln setze, aber das ist mir ein wichtiger Punkt immer, ja. Also was auch so bestimmte voreilige dann Amerika-Freundlichkeit angeht. Damit, glaube ich, ist jetzt gar nicht die Demokratisierung gemeint, sondern eine bestimmte Struktur, wie eben diese Ideologie der Reklame für gesellschaftliche Verhältnisse sich allgemein durchgesetzt hat. Ja, und im Prinzip beschreibt das nichts anderes als das, was Marx mit dem Fetischcharakter der Ware meint. Jetzt verschoben im allgemeinsten Bereich, sagen wir ruhig, der Alltagsideologie. Also verschoben in den Bereich der Selbstverständlichkeit, mit dem wir zu H&M gehen und Klamotten kaufen. Vielleicht nochmal kurz überlegen, hey, die Kassenschlange ist so lang, das nehme ich so mit oder so. Aber auch, ich weiß nicht, wie ihr das so praktiziert, aber auch da hat sich ja einiges verändert. Ja? Also der gesellschaftliche Konsens von Anerkennung von Eigentumsverhältnissen ist ja in den letzten 30 Jahren ganz stark akzeptiert worden. Ja? Also ich weiß nicht, vielleicht kennt ihr das hier so mit Graffiti zum Beispiel, das darf man dann auch nicht, das ist ja Eigentumsbeschädigung und so. Und das sind ja Diskurse, die durchaus akzeptiert sind. Jetzt kann man natürlich sagen, klar, das war doch vor 30 Jahren auch schon so, Aber es gab durchaus noch eine andere Form von, um dann vielleicht Foucault da zu bemühen, delinquenter Praxis. Also es gab offensichtlich mehr, das klingt jetzt so, weiß ich nicht, wie das klingt, also es gab so mehr Abenteuerlust, ja, also mehr so weiß ich nicht, also so Sabotage, was ja auch in der Linken durchaus reflektiert wurde, so Leben als Sabotage, das klingt dann immer wie so ein, als wenn man alle gleich auf Bauwagenplätzen leben müssten oder so, aber darum geht's ja gar nicht. Also mir zumindest nicht. Ich will den einen Punkt noch zu Ende machen und dann habe ich das registriert. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Demokratisierung und auf diese für mich problematische Einschätzung der Ökonomie von Adorno Horkheimer und dann aber doch eine sehr bemerkenswerte Entwicklung, auch in ökonomischer Hinsicht oder sagen wir in der Hinsicht der Entwicklung der Kulturindustrie weltweit. Es hat ja nach 1945 auch in westlichen Ländern, um das mal so ungeschützt zu sagen, und auch unter Duldung der USA oder meinetwegen auch der Bundesrepublik, wenn es jetzt um Chile geht, aber ich denke jetzt hauptsächlich an Brasilien, Diktaturen gegeben. Und Brasilien ist für mich deshalb ein bemerkenswertes Beispiel, weil in derselben Zeit, in Brasilien sich die Militärdiktatur durchgesetzt hat, also Mitte der 60er Jahre, 64 bis 1985 ging das, in derselben Zeit hat gleichzeitig Brasilien als sozusagen nicht europäisches Land enorm großen Einfluss gewonnen auf die Entwicklung europäischer Musik durch Bossa Nova. Ja? Jetzt könnt ihr sagen, kenne ich nicht, interessiert mich nicht. Das geht aber tatsächlich bis in die Verwertung für Kaufhausmusik. Also diese Firma, die diese Musak erfunden hat, die ja auch Musak heißt, was glaube ich eine Abkürzung ist, die ich jetzt vergessen habe oder nicht kenne, ja, also für so Kompositionen, die man dann so eben in der Umkleidekabine hört, wenn man sich noch überlegt, ob man das jetzt so einsteckt oder bezahlt, ja, oder eben Fahrstuhlmusik, Flughafenmusik, die haben irgendwann auf Bossa Nova zugegriffen, weil das genau den musikalischen Strukturen entsprach, die sie vorher noch halbwegs mühsam selber machen mussten. Und deswegen sind solche Stücke wie Girl from Ipanema und so weiter durchaus auch so bekannt geworden. Ja, weil die sozusagen in so einem verwertungslogischen Kontext immer wieder als Melodien so aufgegriffen wurden. Also das zumindest so als These, dass so ein wesentlicher Impuls von auch vielleicht so einem bestimmten Lebensgefühl in der Popgesellschaft, auch durchaus in den 90er Jahren, ja, ausgerechnet aus einem Land kommt, was nun in der Zeit, auf die dieses Lebensgefühl reflektiert wird, alles andere als demokratisch war. Also ich weiß nicht, wie weit sowas hier angesagt ist. Ich persönlich mag das jetzt ganz gerne, aber so diese ganzen Sachen, die so unter Brasilektro und so weiter verkauft werden, die beziehen sich ja genau auf sowas. Und in der Regel ist es ja dann so Internetpublikum mit Sektglas, die dann so schöne Downbeats hören und so. Aber das finde ich bemerkenswert, ja. Also Rainer Trübi und diese glücklich Kollektion mit den VWs drauf. Ne? Da ist der Bogen wieder da. www.public-ip.org